नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से So, insofern wir haben die vier Übungen und acht Schritte, die mit Betrachtung des Körpers im Sinne von Satipatthana, Meditation über Körper verbunden sind. Dann wir haben besonders betont die Schritte, die mit Shamatha verbunden sind, in dem Prinzip im Buddhismus ist, Samahitam Chitam Yatha Bhutam Pasati. Nur der Geist, das in Samadhi ist, kann die Sachen sehen, wie sie wirklich sind. Eigentlich der wesentliche Unterschied zwischen westlichen Denken und Denken, indischen Denken ist eben da, weil dieser Geist in Samadhi nach der indischen Denken, egal ob Buddhismus, Jainismus oder Hinduismus, die Richtungen, die mit Yoga zu tun haben, ist der Geist, das ein Beweis ist für Richtigkeit. Das heißt Brahmana. Also was man in Samadhi sieht, ist ein Beweis für die Richtigkeit von dem, was man sieht. Und was man nicht in Samadhi sieht, eben kann mit verwirrtem Geist, das schon so Vorurteile hat, erfahren wurden. Und dann ist es kein Beweis für die Richtigkeit. Dann diese Sachen, dass wir lernen in Samatha und Vipassana, die müssen in Samadhi erlebt werden. Also wenn man diese Grundlage von Samadhi hat, dann geht man in Vipassana. In Vipassana, dann wir haben erklärt die vier Schritte von Vipassana. Wenn Sie sich später mit Theravada beschäftigen, dann erklären diese drei Parinyas, die drei Durchdrängungen, die man braucht, um sich von den Jochen oder wie wir das gestern diese Asavas übersetzt haben, die Fesseln ist Samyojana, Asava ist nicht Fesseln, Einflüsse. Und den Einflüssen, die hineinfließen und herausfließen aus dem Geist, deswegen heißt es, Chitta ist Samsara, wenn sie nicht hineinfließen und herausfließen, Chitta ist Nirvana. Man kann es so leicht erklären, nur nicht so leicht zu selbst zu erfahren. Da muss man lange Zeit meditieren, damit man es richtig sehen kann. So, die drei Parinyas, ich will und diese die mit den verschiedenen Stufen von Vipassana-Kenntnissen, die in Reihe nach, die dann in Pfad der Reinigung aufgezählt wurden, sie können sich später damit beschäftigen. Dafür haben wir eigentlich keine Zeit. Aber indem man durch Vipassana geht, egal durch Kaya-Anupassana, Vedana-Anupassana, Chitta-Anupassana oder Dhamma-Anupassana, man geht durch diese Stufen, Kenntnisse von Vipassana, indem man zu Reinheit und Kenntnis von Reinheit kommt. Und diese Reinheit und Kenntnis von Reinheit, das ist Inhalt von Befreiung. Also erst kommt Jnata Parinya, was heißt Kenntnis von den Objekten der Weisheit. So in der Theravada-Tradition wird betont, dass wenn wir Vipassana üben, wir unsere Objekte sollen Objekte der Weisheit sein, nicht Objekte, die man mit dem verwirrten Geist erfährt. Hm? So wie was wir da zum heute Mittag zum Essen bekommen und so weiter. Hm? Das ist nicht Vipassana. Vipassana ist, wenn der Geist sich bewegt in den Objekten der Weisheit. Und diese Objekten der Weisheit können in Gruppen geordnet werden, das haben wir erklärt, das ist dann Kalapa Vipassana, oder können ein einzelne Dharmas, hm? Namas und Rupas, das ist dann Anupada Vipassana, hm? Was Shariputta übt. Dann diese Samasana Vipassana, dann macht die Gruppen und dann ist man in Gebiet der Weisheit. In diesem Gebiet der Weisheit dann erscheinen die Vipassana-Kenntnisse, die zu Befreiung führen, ein nach dem anderen. Dann diese Jnata Parinya-Kenntnis von den Objekten der Weisheit ist Kenntnis von den Aggregaten, Ayatanas, Dhatus und dann, was wichtigste ist für Buddhismus, von bedingten Entstehung. Man kann nur verstehen, wirklich das Wesen von bedingten Entstehung, wenn man sich in diesem Gebiet von Weisheit befindet. In einem Gebiet von verwirrten Geist, das nur sich richtet danach, was ihm gemütlich ist und nicht gemütlich ist, dann wird man nicht es wohl klar sehen können. Weil dieser Geist hat schon von Anfang an, ist auf Vorurteile basiert. Und durch Vorurteile kommt man nicht zur Wahrheit. Man kommt durch zur Wahrheit durch Anupassana. Satipatthana. Objektive Betrachtung. Also die Objekte der Weisheit sind die Aggregate und so weiter und bedingte Entstehung. Und was aufgrund von bedingten Entstehung möglich ist oder nicht möglich ist, indem wir das nicht verstehen, wir schaffen uns unmögliche Situationen und dadurch auch Ängste und Depressionen. Dann, nächste kommt Tirana Parinya. Tirana heißt untersuchen im Sinne von gemeinsamen Eigenschaften von den Objekten der Weisheit. Alle Objekte der Weisheit, nicht die Objekte, die wir mit verwirrtem Geist erfahren, entstehen und vergehen in jedem Augenblick. Hm? So, die bedingte Entstehung ist Ursache und Wirkung, momentale. Hm? In jedem Moment erscheint Ursache und Wirkung. Weil in jedem Moment gibt es Entstehung und Vergehen. Das sieht man im Rahmen von Verständnis von den Objekten der Weisheit, aber nicht im Rahmen von den Objekten, die Objekte von unseren Vorurteilen sind. Wenn Sie das richtig verstehen, dann verstehen sie Satipatthana. Sonst, was Satipatthana ist, wird nicht klar. Dann Tiranaparinya heißt, dass man die Objekte nach diesen gemeinsamen Eigenschaften Entstehung, Vergehen, das mit Dukkha verbunden ist und mit Ichlosigkeit verbunden ist. Wenn da keine Ichlosigkeit da ist, dann die Sachen können nicht, die Objekte der Weisheit können nicht entstehen und vergehen in jedem Augenblick. Indem sie ichlos sind, sie kennen es. Wenn sie ein Ich haben, eine Essenz haben, wie können sie entstehen und vergehen? Das ist dann, wenn sie nach Pfad der Reinigung lernen, das ist dann Samasana Jnana, Udayavaya-Jnana. Diese Samasana Jnana, wenn man dieses Material von Weisheit organisiert in Gruppen und Udayavaya, man sieht, wie sie diese Sachen entstehen und vergehen. Dann kommt Pahana Parinya. Pahana heißt verlassen. Wir haben dann gesprochen von Vavatthana. Erst kommt Untersuchung, dann Vavatthana, sich wegwenden, oder wir haben das übersetzt. Abwenden. Abwenden, na prima. Abwenden ist gut. Dann wenden wir uns ab und erleben dann Reinheit. Und wenden sich ab, abwenden heißt loslassen natürlich. Indem wir nicht loslassen können, wir verstehen nicht die vier edle Wahrheiten. Wenn wir nicht die vier edle Wahrheiten verstehen, wir haben keinen Zugang zu Objekt der Befreiung, zu Nirvana. Weil diese vier Wahrheiten in Nirvana erscheinen gleichzeitig. Sonst, Dukkha ist nur Dukkha, Ursache für Dukkha ist nur Ursache für Dukkha, Nirodha ist nur Nirodha, und Weg zu Nirodha ist nur Weg zu Nirodha. Man braucht das alles zu sehen, damit man die Fesseln oder Joch oder Einflüsse entwurzeln kann. Nur wenn man das Ganze sieht, ist man davon fähig. Dann, wenn die Kraft von Vipassana sich sammelt, erst Vipassana, indem man die Samanya Lakhana betrachtet, ist Baba Vipassana. Kindliche Vipassana. Baby Vipassana. Dann, wenn Vipassana wächst und der Yogi wird Erwachsene in Vipassana, er achtet nicht mehr an Entstehung, er achtet nur auf Nirodha, weil er sieht, dass diese Entstehung ist mit Leiden verbunden. Er sieht, dass diese Entstehung und Vergehen jeden Augenblick ist Leiden. Normalerweise sieht man es nicht. Muss man Reife in Vipassana erreichen, damit man es sieht. Dann der Geist auf natürliche Weise widmet sich nicht mehr Entstehung, er widmet sich nicht Entstehung, das ist Vergehen. Dann kommt Pahana. Pahana heißt, der Geist wendet sich weg. Pahana heißt verlassen, Prahana. Wenn dieses Prozess von Prahana erfolgreich ist mit den weltlichen Objekten, dann erreicht man Hälfte Erkenntnis mit weltlichen Bewusstsein, das heißt Sankara Upekkha, Gleichgültigkeit gegenüber alle Willensfaktoren. Wenn man dann weiter übt, dann der Geist nach Suche wendet sich zu dem Objekt der Befreiung, der nicht mit Entstehung verbunden ist. So, Buddhismus betont, dass man erst die Welt durchdrängen muss, damit man durchdrängt, was eigentlich man sich als Gott oder als Nirvana oder als diese ultimate, höchste Realität vorstellt. Sonst kann man auch sehr leicht, und wir sehen es sehr oft, einfach diese höchste Realität mit Vorurteilen verbunden. Und das ist eben sehr gefährlich. Das erleben wir besonders in der heutigen Welt. Das ist richtig, das ist nicht richtig, das ist Kämpf für Gerechtigkeit, das ist nicht Gerechtigkeit. So entscheidet man, und indem man starke Glaube hat, man kann machen alles. Ganz hineingegangen in seinen Vorurteilen. Ist das nicht so? Deswegen muss man, der Buddhismus betont, muss man erst die Welt, wie es wirklich ist, erkennen. Dann kann man die höchste Realität finden, wie es wirklich ist. Nicht begründet aus Vorurteilen, aber begründet aus eigenen Erfahrungen mit dem eigenen Körper und Geist. Und dieser Körper und Geist ist das Einzige, das wir haben. Mehr haben wir nicht. Ist das nicht so, Frank? Ja. Und diese eben Körper und Geist, das sind die 5 Aggregate, das sind die 12 Ayatanas, das sind die 18 Dhatus, das ist die bedingte Entstehung. Das ist Dharma. Mehr und oder weniger gibt es nicht. Also wir sind schon Dharma, aber wir sehen es nicht. Indem wir es nicht sehen, leiden wir. Und wenn wir leiden, brauchen wir Dharma. Wenn wir nicht mehr leiden, brauchen wir nichts. Ist das nicht so? Sehr wichtig zu verstehen. Mit diesem Verständnis dann, wir gehen jetzt zur zweiten Reihe von der Übungen, die auf Betrachtung von Einatmen und Ausatmen gegründet sind, also Betrachtung oder Meditation über die Gefühle mittels Einatmen und Ausatmen. Und indem wir verstanden haben, das, was ich immer betonte, dass diese Meditation über Körper, Gefühle und Geist setzt vor, dass wir die Fähigkeit von Samadhi haben. Wenn wir es nicht haben, wir können es nicht üben, so wie es in Satipatthana Sutta erklärt ist. Ist nicht möglich. Und jetzt wollen wir erfahren, warum. Die erste Übung Das erklärt die Meditation über Empfindungen mittels Einatmen, Betrachtung von Einatmen und Ausatmen ist Piti Patisamvedi Asasisamiti Sikati, Piti Patisamvedi Pasasisamiti Sikati. Was heißt Piti Patisamvedi Asasisamiti Sikati, Piti Patisamvedi Pasasisamiti Sikati? Was bedeutet? Piti heißt Entzückung. Patisamvedi empfindend oder erfahrend. Asasisami einatmen, Pasasisami ausatmen, Sikati lernt. Also ich lerne, weil einatmen und ausatmen die Entzückung zu erfahren oder zu empfinden. Dann versuchen Sie jetzt, sitzen Sie da, versuchen Sie in jedem Augenblick Entzückung. Ist das möglich? Was muss man machen, damit man es erfährt? Man muss in Samadhi eingehen. Dann ist kein Problem. Man kann bleiben stundenlang. Jeden Moment gibt es Entzückung. Und es sieht so aus, dass es keine auch, es ist auch nicht gebrochen. Man muss aus der Jhana raus, damit man findet, dass es mit Brechen verbunden ist. Aber da sieht schon der unterscheidende Geist. Und nach Yogacara, nach dieser unterscheidende Geist, ist nicht Beweis für die Richtigkeit der Betrachtung. Samadhi-Geist ist der Beweis. Also man kann auf verschiedenen Weisen verstehen. Später, wenn Sie sich mit nördlichen Buddhismus beschäftigen, egal ob mit Tantra oder mit Zen, dann diese Sachen werden allmählich klar. In der Tat, die sind alle mit Yogacara-Sichtweise verbunden. Und Yogacara-Sichtweise ist der unterscheidende Geist, sozusagen irrt sich. Weil er basiert ist auf Manas. Und Manas ist Organ des Denkens. Das Ich oder Substanz in das Denken hinein. Wenn wir etwas nennen, dann wir bekommen den Eindruck, dass es wirklich existiert. Wenn wir es nicht nennen, haben wir den Eindruck, dass es wirklich existiert? Sehr wichtig zu verstehen. Mit Nennen entsteht Zeit. Mit Nennen entsteht Kontinuität. Wenn wir nicht nennen, wo ist die Zeit, wo ist die Kontinuität? Wenn wir nennen, wir behalten, wenn wir behalten, was passiert? Eindruck von Substanz kommt. Und wenn Eindruck von Substanz kommt, wir denken, dass da ein Subjekt ist, das wahrnimmt, und ein Objekt ist, das wahrgenommen wird. Aber wenn man nicht nennt, was passiert? Kann man richtig unterscheiden zwischen innen und außen? Muss man nachdenken, muss man selbst erfahren, wie es wirklich ist. Wir haben diesen Körper und Geist, damit man selbst erfährt. Wenn man nicht selbst erfahren hat, wird es nicht klar. Muss man selbst erfahren. Nicht der Buddha lehrt, man darf nie etwas als Dogma betrachten. Man muss immer eigene Körper und Geist benutzen, damit man es versteht, ob es wirklich so ist oder nicht. Es ist ein bisschen kompliziert. Es gibt verschiedene Theorien. Ich brauche nicht hineinzugehen. Verschiedene Interpretationen, verschiedene Erklärungen. Alle diese Erklärungen sind basiert natürlich auf andere Sichtweise. Und in der Tat, wenn sie zur Beseitigung von Leiden führen, sind gute Mittel, aber nur Medikamente. Auf jeden Fall, wenn die Sprache ist da, dann kommt der Eindruck von innen und außen und von einer Essenz, das da ist. Eigene Essenz. Eindruck von eigener Essenz und von Richtigkeit von unserem unterscheidenden Geist kommt eben von Nennen, von Konzepten, von Wörtern, von Sätzen und von Silben. Also, wie übt man Piti Pati Samvedi Asasi Samiti Sikhati, Piti Pati Samvedi Pasasi Samiti Sikhati? Man kann es sozusagen nur richtig üben, indem man Jhana besitzt. Wenn man nicht Jhana besitzt, kann man auch üben. Aber es wird sozusagen nicht klar. Man kann bewusst sein, dass diese Entzückung ist vergänglich, dass es entsteht wegen einem Objekt, das mit Vergnügen verbunden ist, natürlich. Wenn dieser Objekt da ist, es kommt. Wenn er nicht da ist, kommt es nicht. Das alles kann man sehen, aber das ist ziemlich oberflächliche Betrachtung. Tiefe Betrachtung kommt, wenn man es in Jhana erlebt. Und wie erlebt man es? Wir haben schon erklärt, wenn man in erste oder zweite, in welche Versenkung gibt es Entzückung? Erste und zweite Jhana, nicht wahr? Im dritten nicht mehr Piti, nur erste und zweite. So geht man in erste oder zweite Jhana hinein, dann wenn Samadhi im Sinne von Apana, von Fixierung da ist, man betrachtet diese Mittel, das man für Samadhi gebraucht hat, Einatmen und Ausatmen Bild oder sowas, im Grundbewusstsein, weil es von dort kommt. Wenn man, was ist Wichtigkeit von Samadhi? In Samadhi die Organe, also Sinnen, Objekte und Geist schmelzen zusammen. Deswegen man hat Zugang zu sehr tiefe Betrachtung. Und dieser Unterschied zwischen Objekt und Subjekt ist dann nicht klar. Dann was passiert? Dann man sieht diesen Geist in erster Versenkung. Was für ein Geist ist es? Entsteht und vergeht jeden Augenblick, 4 Stunden kann er machen und ändert sich nicht. Seine Geistesfaktoren sind immer dieselbe und sein Objekt ist immer dasselbe. Das heißt, wenn Sie mit Atmen arbeiten, diese Patibhaganimitta, na prima, dann was machen wir? Wir betrachten, wie diese Entzückung entsteht und vergeht in jedem Augenblick. Und so verstehen wir, dass diese Entzückung ist auch diese feine Gefühl, das viel feiner ist als alle Vergnügungen, die wir mit dem Körper erfahren, ist auch vergänglich. Vergänglichkeit kann keine Befriedigung bringen und ist vollkommen ichlos. Es ist bedingt durch diese feine Objekt und fein Geist, das mit dem Objekt verbunden ist und fein Gefühl, das auch damit zu tun hat. Dann der Geist loslässt. Und wenn er lässt los diese feinere Zustand von Glückseligkeit, dann natürlich es ist ihm viel leichter, diese grobe Zustand von Entzückung, das wir durch Körper erfahren, loszulassen, nicht wahr? Weil er hat erfahren, wer sogar diese feine Gefühl in Versenkung ist auch vergänglich und substanzlos. Nicht an was man anhaften sollte. So, in diesem Sinne glauben es heutzutage ist leider nicht mehr der Fall. Aber so glauben die Buddhisten, dass wenn man so meditiert, dann natürlich kann man viel tiefer in die Versenkungen hineingehen, indem man gleichzeitig sieht, dass an Gefühl soll man nie anhaften und soll man immer eben loslassen, das Gefühl, damit die Versenkung tiefer und tiefer wird. Eben, wir haben gelernt in Anupada Sutta, der Buddha erklärt mit Beispiel von Sariputta, wie man durch Erfahrung von immer feineren Empfindungen und Objekten und Geist, man erfährt Befreiung. Das ist der beste Weg zur Befreiung, durch Meisterschaft in Samadhi. Und Anwendung von Samadhi für Vipassana. Und wenn man Yogacara versteht, jetzt lassen wir ein bisschen Yogacara beiseite, oder nördlicher Buddhismus versteht, weil sogar Madhyamika ist damit verbunden, dann dieser Zustand von Samadhi ist nichts anderes als Zustand von direkten Betrachtung von bloßem Bewusstsein. Und Shamatha ist eben direkte Betrachtung von bloßem Bewusstsein, indem alle Objekte erscheinen als Soheit. Solange man sie nicht nennt. Wenn man sie nennt, dann eben kommen unsere Vorurteile dazu, nicht wahr? Dann sehen Sie zum Beispiel im Mahasi-System, sehr wichtig ist, die Sachen zu nennen. Hier ist das genau das Gegenteil. wenn man mit Samadhi arbeitet, dann nennen wird zu Unsinn. Aber nennen hat auch Sinn, aber nur mit dem Geist, das nicht in Samadhi ist. Je nachdem, wie man die Dinge betrachtet, so wird man sie erfahren. So, dann gehen wir ein Stück weiter. Wir haben dann Piti in Versenkung erfahren. Wir sehen, dass diese Piti entsteht und vergeht in jedem Augenblick. Und wir eben Nibbida, wie haben wir Nibbida übersetzt? Enttäuschung oder Ernüchterung an Entzückung, wir eben Viraga an Entzückung. Was heißt Viraga? Loslassen oder sowas. Und wir üben dann Nirodha. Das heißt, wir sind nicht mehr interessiert auf Entstehung von Entzückung. Wir betrachten nur, wie wir schon erklärt haben, nur Vergehen von Ernüchterung. Dann der Geist durch Meditation an Gefühle kann sich von der Welt lesen. Vorausgesetzt, man hat die Welt völlig erkannt, sonst nicht. Deswegen Dhamma Anupassana ist sozusagen die Bedingung, dass man Kaya Anupassana oder Vedana Anupassana als Tor der Befreiung üben kann. Das haben wir erklärt. Nun, wie geht es weiter? Na, geht es weiter ganz schön. Sehr prima. Sukha Patisamvedi Asasisamiti Sikhati. Sukha Patisamvedi Pasasisamiti Sikhati. Was heißt, Frank? Glückseligkeit erlebend. Glückseligkeit erlebend. Ich lerne einzuatmen. Ich lerne auszuatmen. In welchen Versenkungen gibt es Sukha? Bis drei. Jetzt Versenkungen sind auch nach den Gefühlen oder Empfindungen kategorisiert. Es gibt Versenkung mit Piti und Sukha. Es gibt Versenkung ohne Piti mit Sukha. Und es gibt Versenkung ohne Piti und ohne Sukha. Jetzt diese Sukha im dritten Versenkung wird besonders fein. In den ersten zwei Versenkungen wird nicht so fein, weil es noch mit Piti verbunden ist. Indem es nicht mehr mit Piti verbunden ist, dann wird erklärt die dritte Versenkung als mit Achtsamkeit und Wissensklarheit, weil diese Piti-Entzückung ist ziemlich eng Aufgeregtheit. Entzückung ist sehr eng verbunden mit Aufgeregtheit. Sukha hat nicht Aufgeregtheit. Wir haben schon erklärt, dieses Beispiel von Mann in der Wüste, der sieht diese Oasis aus der Ferne und er freut sich auf den Blick, das ist Entzückung. Aber wenn er hineingeht in Wasser und trinkt und schwimmt, so wie in Rotachsee, dann ist es Sukha. Mit dem Körper erfährt. Und Körper und ist so eng verbunden mit den Geistesfaktoren, dass eigentlich Sukha ist Empfindung mit Geistesfaktoren. Indem sie Empfindungen von dem Körper beherrscht. Diese ganze, alle Geistesfaktoren, Aufmerksamkeit und so weiter sind sozusagen mit diesem Zustand von hinein in Wasser gehen, durchgedrängt. Deswegen ist es auch Körper, Körper angenehme Gefühl und Geistesfaktoren angenehmes, also durchgedrängt werden von angenehmen Gefühlen. Körper und Geist kommen zusammen im Prozess und sich gegenseitig beeinflussen. Aber Struktur des Körpers ist nicht Struktur des Geistes und Struktur des Geistes ist nicht Struktur des Körpers. Deswegen erste Vipassana ist Definition von Rupa und Nama. Nur dann wird man schlau über bedingte Entstehung. So, dann auch im normalen täglichen Leben, wir können davon bewusst werden, dass wenn wir Sukha erfahren, es ist mit Aufmerksamkeit auf ein Objekt, das uns auf, das wir als angenehm erfahren. Und dass wir sozusagen empfangen das Objekt mit dem ganzen Körper und mit den geistlichen Faktoren, die die Wahrnehmung von Körper möglich machen. Wenn sie nicht da sind, wir haben keine Wahrnehmung von Körper. Aber im echten Sinne tief erlebt, muss man halt in die Jhanas eingehen, besonders im dritten Jhana, wo dann dieses Gefühl von Sukha besonders achtsam und mit Wissensklarheit erfahren wird, weil diese Faktor von Aufgeregtheit ist weg. Jetzt sehr interessant, die nächsten zwei Übungen sind anderes erklärt in den Kommentaren von Theravada und anderes erklärt in den Kommentaren von nördlichen Buddhismus. Und es hat natürlich zu tun auch mit Meditationsmethode, wenn wir über Atmen meditieren. Dann erst erklären wir die Theravada-Erklärung, die auch sehr, sehr wirksam und gut ist. Und hat eigene Vorteile. Die nördliche Buddhismus-Erklärung hat auch große Vorteile. Beide haben Vorteile. Dann, dritte Übung ist, Chitta Sankara Patisamvedi Asasi Samiti Sikhati. Chitta Sankara Patisamvedi Pasasi Samiti Sikhati. Das bedeutet, ich lerne die Formationen des Geistes zu empfinden oder erfahren, weil ich atme ein und atme aus. Ja? Was sind die Formationen des Geistes? Wir haben schon erklärt, Formation des Körpers ist was? Naja, schon vergessen. Ist Windelement. Erinnern Sie sich an diese Ochse und Karre und den Kutscher, oder wie heißt der? Dieser, der Kutscher. Wer ist Kutscher? Wer ist Ochse? Ja, Frank, ein bisschen auf der Ochse kann nur dieses Windelement werden. Karre, alte Karre ist diese Karre. Was kann noch Karre sein? Diese Karre bewegt sich, weil der Ochse da vorne sitzt. Wenn er steht. Wenn er sitzt, dann bewegen wir uns nicht. Dann der Kutscher muss ihn schlagen, dann steht er auf. Manchmal schlagen sie ganz mächtig in Indien. Eieiei, sehr viel Leiden für die Tiere. Dann steht und geht vorne. Dann so der Körper kann sich nur bewegen oder kann sitzen oder kann stehen, indem dieses Windelement da ist, der Ochse. Genauso der Geist kann sich nur bewegen, wenn Wahrnehmung und Empfindung da ist. Wenn keine Wahrnehmung und Empfindung, was bewegt sich? Deswegen, die heißen dann die Formationen des Geistes. Obwohl der Geist wird auch von anderen Sachen formiert, so wie Aufmerksamkeit, Wille, aber diese zwei sind am deutlichsten. Deswegen, obwohl sie auch Sankara sind, Formationen sind, sie sind aufgezählt als einzelne Skandas, nicht wahr? In den fünf Skandas. Alle sind Sankara. Geist ist auch Sankara, wörtlicher Geist. Aber Wichtigkeit von Empfindung und Wahrnehmung macht sie zu eigenen Kandas, Aggregate von Existenz. Deswegen die Betonung von Yogacara, alle dies sind nur Mittel, Medikamente, um verstehen die Essenslosigkeit von unserer Erfahrung. Wenn man sie versteht als etwas, das wirklich da ist, dann wird man sehr leicht in Irre gehen können. Dann nächste Übung ist Pasambayam Chitta Sankaram Asasi Samiti Sikhati Pasambayam Chitta Sankaram Pasasi Samiti Sikhati. Was bedeutet? Okay, Beruhigung, nicht schlecht. Noch bessere Übersetzung. Verfeinerung oder was immer, wie sie es. Wie haben wir Pasambayam Kaya Sankara über beruhigt, die Körper Formationen jetzt beruhigen, die Geistesformationen. Ich atme ein und atme aus. Und jetzt alle sind gespannt, dann machen wir weiter Abend. Dann machen wir noch ein klein bisschen. Okay, dann Pasambayam Chitta Sankaram. Wie macht man nach der Theravada-Lehre, die besonders diese Visuddhimagga-Tradition? Betont die Versenkungen und Meisterschaft von den Versenkungen als Mittel zu Vipassana. Das heißt, wie erfahre ich die sehr klar, wie sich diese Geistesformationen ändern? Na, sehr leicht, wenn ich Samatha habe, ich gehe in angrenzende Sammlung. Da die Qualität von Wahrnehmung und Empfindung ist anderes. Dann gehe ich in erste Jhana wieder anderes, in zweite Jhana wieder anderes, dritte Jhana wieder anderes, vierte Jhana wieder anderes. Und so pendle ich von vierte Jhana zu wieder zu Betrachtung von Wahrnehmung mit den Sinnen und wieder hoch und wieder nieder, und so sehe ich, wie sich die Formationen des Geistes ändern, die Qualität von diesen Formationen je nach dem Objekt, wie mit Objekt sich Empfindung ändert und wie mit Empfindung sich der Geist ändert. So werde ich schlau. Aha, alles das ist essenzlos, alles das bin ich nicht, alles das gehört mir nicht. Und Pasambayam Chitta Sankaram ist dann sehr ähnlicher Prozess. Ich sehe, indem ich das mache, ich sehe, wie diese Empfindung und Wahrnehmung wird immer feiner, indem man her in den Stufen von Samadhi geht. Und wie es in nördlichen Buddhismus erklärt wird, erfahren wir heute oder morgen. Jetzt machen wir ein bisschen Pause, weil zu viel Informationen können zu Durchfall lieber mit in Meditation erleben. Durchfall, geistliche Durchfall. Es gibt körperliche Durchfall, es gibt auch geistliche Durchfall. Das haben Sie bestimmt in der Meditation über Einatmen und Ausatmen erfahren, was geistige Durchfall ist. Dann muss man richtig geistige Durchfall erleben, damit man dann richtigen Medikament findet, eben Meditation über Einatmen und Ausatmen. Wenn man die Hindernisse erfährt, dann wird man schlau. Wenn man sie nicht erfährt, wird man nicht schlau, was geistlicher Durchfall ist. Wenn man nicht meditiert hat, Einatmen, Ausatmen, weiß man nicht. Und dann hängt natürlich man an dieser Geist, das bin ich, das gehört mir. Ist das nicht so? Ein bisschen. Omitomo, machen wir kleine Pause und dann fangen wir an zu meditieren.